wenn's mich anblüßt, Frühling, Geliebter. Mit tausendfacher Liebeswonne sich an mein Herz drängt, deiner ewigen Wärme. Ich dich fassen möcht in diesen Arm, an deine Busen lieg ich und schmachte, und deine Blumen, dein Gras drängen sich an mein Herz. Küsst den brennenden Durst meines Busens, lieblicher Morgenwind. Ruft rein die Nachtigall, liebe nach mir, aus dem Nebeltal. Ich komme, ach, wohin? Hinauf strebt sie nach. Wolken.